Die Welt steht vorm Abgrund. Keiner will etwas tun, keiner will helfen. Im Gegenteil, wir bekriegen uns selber. Aber bis der Mensch merkt, was er falsch gemacht hat, ist alles schon vorbei. Die Welt wird von Chaos beherrscht und alle schauen weg. Es geht rund auf der Welt, kein Mensch ändert sich selbst. Es gibt Gewalt und kriminelle Kinder, Drogen auf dem Pausenhof und potenzielle Schwindler. Wie Adolf Hitler verhalten sich die Kids gegen Ausländer. Haben sie sich eingesetzt? Das Gesetz wird schon missachtet. Jugendliche haben keinen Respekt vor Erwachsenen. Sie gehen den Weg, zerstören die Kultur. Die Dicken in der Kur, die Hübschen sind verhurt. Was tut man nur, um es zu verbessern? Heutzutage trägt jeder scharfe Messer. Rest in Peace, Genau und Nicole. Wir denken an euch, das ganze Volk. Trauer liegt in der Luft, auch wenn die Pflicht ruft. Atme tief ein, atme aus für die Zukunft. Weltkriege steuern unser Land. Wer siegte, ist uns egal, verdammt. Es gibt keine Wahl, wir leiden an Qualen, an Entscheidungen der Bundestagswahl. Wir verwahrlosen hier, manche krepieren. Die Schlechten kommen nicht weiter und die Guten studieren. Was hier passiert, ist der Weltuntergang. Wir sind mit der Scheiße sorglos umgegangen. Jetzt stehen wir da, wir Mütter in der Anstalt. Kinderschänder treiben noch ihr Unwesen überall. Did you remember, 11. September, das Attentat auf das World Trade Center? Andere Länder kommen neu dazu. Bald ist die ganze Welt in der EU. Es gibt Menschen, die sich hassen, nur wegen ihren Rassen. Die Herkunft macht dich zum Insassen. Wenn du auf die Straße musst, bist du ein Penner. Arbeitslos gemeldet oder Hartz-IV-Empfänger. Die Natur rächt sich gewaltsam. Katastrophen hinterlassen tödlichen Schaden. Die Ozonschicht verringert sich und keiner kümmert sich, denn ein Auto ist Pflicht. Griechenland verbrennt und Marco K. flennt, weil die Minderjährige ihre Schuld nicht bekennt. Und wenn die Frau Kinder kriegen will, dann muss sie arbeiten. Kindergeld ist nicht so viel, das Geld ist nichts mehr wert. 100 Euro hast du in 10 Minuten weg. Und die Tiere sterben alle aus. Im Zoo sehen sie hilfebedürftig aus. Erst wenn der letzte See ausgetrocknet ist, dann merkt der Mensch, wessen Schuld es ist. Schon bald gehen wir alle unter. Und wenn es dann so weit ist, schau hinunter. Gott erschuf uns und wir zerstören uns. Baust etwas auf und schmeißt es um. Wo gibt es Frieden? Zeig mir diesen Ort. Und ich schwöre dir, ich will aus der Idylle nicht mehr vor. Denn diese Welt hängt an der Sense. Das ist nur der Anfang vom Ende. Wenn es Gott gibt, dann hat er die Menschen erschaffen, um was aufzubauen. Doch wir zerstören uns. Wir können nichts mehr ändern. Aber wenn ihr stark genug seid,